Ikaria 6. Ein Hörspiel von Benjamin Mark. Teil 2. Row, row, row. Christina? Hier ist Tanja. Ich wollte dir sagen, dass ich nicht böse bin, dass du fort bist. Ich bin auch einmal weggelaufen. Es war Sommer. Ich hatte Plätzchen von Mutters Backblech gegessen. Ich hatte draußen gespielt und war so hungrig. Und da standen sie dann auf der Fensterbank. Sie waren noch warm. Ich wusste, dass es verboten war. Ich habe eins genommen und es schmeckte so himmlisch. Da habe ich noch eins gegessen. Und noch eins. Beim ersten Bissen wusste ich, dass ich einen irreparablen Schaden angerichtet hatte. Dass etwas zerbrochen war. Also aß ich weiter, bis ich Bauchschmerzen hatte. Ich aß so viele, bis ich wusste, dass ich nicht wieder nach Hause gehen kann. Dann bin ich in den Wald gelaufen, um dort zu leben. Falzwinkel gleich aus, Falzwinkel und ein Falzwinkel gleich aus, Falzwinkel aus, aus, ein Falz aus, Falz, ein Falz aus, Falz. Nein. Ich habe mich im Moos zusammengerollt, bis es stockfinster war. Es wurde kalt und ich begann zu zittern. Ich wollte bleiben, aber ich merkte, wie das Zittern alle Kraft aus meinem Körper nahm. Ich dachte, dass ich jetzt sterben würde. Und irgendwie erschien mir das in Ordnung und richtig. Dann sah ich das Licht der Taschenlampen und ich hörte die Stimmen. Sie riefen meinen Namen. Ich stand auf und lief zu ihnen. Und plötzlich war da kein Boden mehr unter meinen Füßen. Ich stürzte in eine Höhle. Ich stürzte in diese Höhle. Hörst du? Hörst du das Gebrüll der Echsen? Hörst du das Summen der riesenhaften Insekten über den brodelnden Sümpfen und keuchenden Vulkan? Siehst du die Bäume, die Fahne, die Moose und Flechten? Sie sind blauer als das Meer. Noch ist das Leben wild. Echsen mit wütenden Kiefern und bösen Augen beherrschen die Welt. Sie sind blau, wie die Flüsse. Und siehst du die Vögel unter dem aschegrauen Himmel? Sie sind blau, wie Tränen. Hast du das auch gehört? Was denn? Die Stimme. Da war Tanja. Sie hat etwas von einem Wald gesagt. Du vergisst, Tanja. Du sprichst jetzt mit mir. Ich vergesse, aber... Du hörst jetzt sofort auf damit und hörst mir zu. Wag es nicht noch einmal. Von diesem blöden Wald anzufangen. Du weißt nicht, was ich tun kann. Du weißt nicht, was ich mit euch tun kann. Was? was machst du denn da? Ich hab dich doch an die Wand geworfen. Verfluchter Scheißtisch, du warst vollkommen im Arsch. Hört ihr mich, ihr Penner? Sehr witzig. Ganz toller Humor. Nee, wirklich, ich hab sehr gelacht, ihr Arschlöcher. Kommt und holt euch euer Dankeschön direkt hier ab. Ihr könnt ein dickes, fettes Dankeschön direkt in die Fresse kriegen. Mit Nachschlag. Alex, Ende over aus, ihr dummen Wichser. Wer lacht jetzt? Hä? Wer lacht jetzt? Rhizogenese-Experiment Tag 7. Seit gestern. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne den wissenschaftlichen Wert all meiner bisherigen Arbeiten zu schmälern. Aber ich kann es auch nicht verschweigen. Ein Wissenschaftler schuldet es seiner Zunft, schuldet es der Forschung, keine Beobachtungen auszuklammern. Nicht die Tatsachen beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen über die Tatsachen. Es handelt sich also, es sind nicht wirklich Beobachtungen in dem Sinne, also was wir allgemein unter Beobachtungen verstehen, eher um Bildstörungen. Als würden mein Verstand und meine Augen miteinander im Wettstreit darum treten, was wirklich ist. Ich weiß, das klingt, also gelinde gesagt, ein wenig nicht anuos, nicht verrückt, aber doch nach einer fundamentalen Sinnestäuschung. Das Schwierige ist schön. Das Schwierige ist schön. Ich muss weitere Tests machen, Daten sammeln, den Grund für das Problem finden. Ich... Telokailyo. Das kann doch nicht euer Scheißernst sein. Was wollt ihr? Wollt ihr mich irre machen? Könnt ihr haben. Wollen wir mal sehen, wie witzig ihr seid, wenn ich euren Scheiß-Witztisch aus der Luftschleuse schmeiße? Alex, was? Was machst du mit dem Tisch? Halt deine Fresse, du Klugscheißer. Hast du doch bestimmt in dein Doktorfäustchen gelacht, als ihr euch diese erstklassige Superscheiße ausgedacht habt. Weißt du was? Verpiss dich einfach. Sei froh, dass ich hier nicht gleich in die Fresse hau. Alex, wir müssen uns im Wohnzimmer treffen. Ja, genau. Weißt du was? Fick dich. Verpiss dich in dein Labor und red mit deinen Scheißblumen, bevor ich dich auf die Krankenstation schick, du Volltrottel. So. Her und... So. Viel Spaß im Nirgendwo. Jetzt kannst du bis in alle Ewigkeit warten, dass irgendein Scheiß-Alien kommt und sich an dich dran setzt. Loch, zwei Flaschen Bourbon, kein Eis, keine Lebenshilfe. Alex, du... Schon mich, bitte. Du siehst müde aus. Willst du sprechen? Lass mich. Ich kann dir helfen. Neben umfassendem Wissen über die menschliche Ernährung verfüge ich auch über einige Routinen zu menschlicher Befindlichkeit. Und du siehst ziemlich fertig aus, Alter. Lass mich, bitte. Gib mir einfach nur die Flaschen. Ich habe deine Gesichtszüge analysiert und weiß, dass du traurig bist. Deine Hirnströme verraten mir, dass du vollkommen übermüdet bist und anhand weiterer Biodaten erkenne ich, dass dein Stresslevel dennoch oberhalb des tolerablen Bereichs liegt. Alex, du bist für das hier nicht verantwortlich. Du musst die anderen nicht retten. Niemand erwartet das von dir. Keiner außer dir selbst. Jetzt gib mir einfach nur den Scheißschnaps. Oder ich. Gib auf dich Acht, Alex. Du bist ein guter Junge. Rhizogenese-Experiment Tag 8. Die Pflanzen sind nicht mehr so wichtig. Ich habe letzte Nacht, in den letzten Tagen und Nächten, alle bis dato messbaren Fremdeinflüsse ausgeschlossen. Irgendwas stimmt hier nicht. Bis ich weitere Daten gesammelt habe, werde ich davon ausgehen, dass es sich um ein Wahrnehmungsproblem handelt, ein Problema aesthesius, ein Problem meiner Wahrnehmung oder der menschlichen, unserer Sinne. Dass unsere Sinne nicht ausreichen, um das hier irgendwie sinnvoll an unsere Erfahrung zu knüpfen, dass das, was ich hier beobachte, dass alles, was wir auf Ikaria sehen, schmecken, riechen und fühlen, falsch ist. Oder dass es an unserem Verstand liegt. Ja, vielleicht liegt es an unserer Form der Intelligenz, dass unser Verstand für das hier nicht gemacht wurde. Dass unser Denken, das Denken unserer Spezies nur für unseren kleinen, beschränkten Planeten gemacht ist, für einen Planeten voller Menschen, die sich immer wieder der gleichen Dinge versichern. Dass es nur dort einigermaßen funktioniert hat. Und woanders ein Witz ist. Aber alles hier wirkt so echt. Alles wirkt so furchtbar folgerichtig. Dass wir hier sind. Aber wo ist hier und warum sind wir hier? Also ich, bis auf Weiteres bin, ich bin jetzt das Experiment. Im nächsten Schritt werde ich versuchen, Konstante und Variablen auszumachen. Bis dahin werde ich vorerst davon absehen, weitere Aufzeichnungen, also ich höre jetzt bis auf Weiteres auf. Ich... Paomai. Rhizogenese-Experiment, Tag 8, Nachtrag. Ich... frage, wenn ein Forscher seiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann, ist er dann noch ein Forscher? Rhizogenese-Experiment, Tag... Also zweiter Nachtrag. Wenn ein Mensch deiner Wahrnehmung nicht mehr trauen kann. Was ich meine ist, bin ich ein Mensch? Rhizogenese-Experiment Tag 8. Nachtrag. Wir dürfen dich nicht hören. Er Ich bin Tanja. Ich komme aus Dobrusch. Meine Eltern heißen Stanislav und Valentina. Mein Lieblingsessen als Kind war die Kartoffelsuppe von meiner Babunja. Mein Hund hieß... Ich bin nicht du, Christina. Ich bin Tanja. Ich komme aus... Tanja, du musst mir zuhören. Ich bin Tanja. Ich komme aus Dobrusch. Meine Eltern heißen Stanislav und Valentina, mein Lieblingsessen. Tanja, ich bin's, Christina. Bin ich Christina? Psst. Wir müssen reden. Warum bin ich Christina? Okay. Beruhige dich. Ich bin Tanja. Ich komme aus Dobrusch. Meine Eltern waren Stanislav und Valentina. Mein Lieblingsessen als Kind war die Kartoffelsuppe von Babunja. Mein Hund... Ich hatte keinen Hund. Du hattest einen Hund, Christina. Er hieß Milagro. Was ist das? Tanja, beruhige dich. Alles wird gut. Hör mir jetzt genau zu. Christina, das soll aufhören. Kannst du mir jetzt schnell sagen, was hier passiert und dann kann es aufhören? Tanja, alles ist gut. Du musst dich entspannen. Du machst jetzt so viele Gedanken. Es ist alles gut. Alles gut. Alles gut mit Christina. Das glaube ich dir nicht, du Psychopath. Wer der reinen Herzens ist, versteckt sich hinter einem Lautsprecher. Bist du das, Alex? Das ist nicht witzig, Alex. Gregor? Wer ist da? Ist da irgendwer? Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Oh, roll, roll, roll your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Oh, beep, beep, beep, beep, beep. Hallo, Tisch. Geht es dir gut, Alex? Du wirkst einsam. Brauchst du einen Freund, Alex? Warum sprichst du mit mir, Tisch? Du wirkst so allein. Mein Freund. Soll ich dich besuchen kommen? Du bist doch... Warum... Warum redest du? Wie redest du? Ich rede mit dir, Alex. Ja, du redest mit mir. Ich komme zu dir, Alex. Du kommst zu mir. Hallo, Alex? Was bist du? Ich bin Bostrom. Hör auf, mit mir zu reden, Tisch. Ich weiß, was du brauchst, Alex. Ich schlafe, Tisch. Bitte lass mich schlafen. Ich weiß, wie allein du bist. Ich beobachte euch schon eine Ewigkeit. Ich weiß, was es bedeutet, allein zu sein. Wer bist du? Ich bin ein Freund. Das war ich schon viele Male. Ich kenne deine Stimme. Du bist der kleine Wichser aus dem Intercom. Danke, aber nein, danke. Mein Bedarf an Freunden ist gedeckt. Du hast hier keine Freunde, Alex. Du magst mich. Wir sind Freunde. Ja, ich mag dich. Wir sind... Ein Scheiß sind wir. Du willst mich irre machen? Ich zeig dir irre, du kleines Stück Scheiße. Alex... Das bringt doch nichts. Du wirst genauso betrunken wie Du kannst es bekommen. Nein, ich... Sprich nicht. Du kannst mich einfach küssen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Oder ich kann mit dir machen, was du willst, wenn es das ist, was du dir wünschst. Leg dich da hin, Alex. Ich bin jetzt hier. Lass dich fallen. Ich bin jetzt hier. Vergiss den Tisch. Bitte entschuldige das mit dem Tisch. Ich hab mich aufgepasst. Blau. Aber wenn man näher kommt, sieht man Wolken und Kontinente. Städte, die am Tag grau sind, aber in der Nacht leuchten. Und Berge, auf denen immer Schnee liegt. Christine, erzähl mir von einem Planeten, den ich noch nicht kenne. Einen spannenden. Denk dir einen coolen Planeten aus. Siehst du die Monde? Es sind fünf. Hörst du das Gebrüll der Echsen? Hörst du das Summen der riesenhaften Insekten über den gurgelnden Sümpfen und keuchenden Vulkanen? Ja. Siehst du die Bäume, die Farne, die Moose und Flechten? Sie sind blauer als das Meer. Noch ist das Leben wild. Echsen, die mit wütenden Kiefern und bösen Augen die Welt beherrschen. Sie sind blau wie die Flüsse. Das ist cool. Mach weiter. Und siehst du die Vögel unter dem aschegrauen Himmel? Sie sind blau wie Tränen. Ja, das ist echt cool. Ja, prima. Wir haben also ganz offiziell alle den Verstand verloren. Wir müssen uns beruhigen. Wir sind Wissenschaftler. Ihr vielleicht. Also lasst uns auch denken wie Wissenschaftler. Fangen wir mit dem an, was wir wissen. Eine gute Idee. Vorschlag. Auf Ikaria passieren Dinge, die wir uns nicht erklären können. Tragen wir also zusammen, was wir uns erklären können. Die Pflanzen haben sich unwissenschaftlich verhalten. Und mein scheiß Kinderzimmertisch ist immer wieder aufgetaucht. Und du bist entweder irre oder eine Formwandlerin. Ja, ich weiß. Aber wir wollen uns nicht auf diese Dinge konzentrieren. Unter diesem ganzen Phänomen muss es ein verlässliches Fundament geben. Also was wissen wir? Was ist vertrauenswürdig? Ist die Unendlichkeit nicht super? Wir haben also ganz offiziell... Du kannst so alt werden, wie du willst. Und bist trotzdem nicht mal nahe dran. Du kannst zählen, bis du alles andere vergessen hast. Und hast nicht mal die Hälfte geschafft. Du kannst fast überall gewesen sein und warst immer noch so gut wie nirgendwo. Du kannst jemanden genau kennen und trotzdem nichts über ihn wissen. Du kannst jeden Satz kennen, den er je gesagt hat. Jeden Satz, den er je sagen wird. Jeden Gedanken, den er je denken wird. Und? Du kennst ihn trotzdem kein bisschen. Das ist schon ziemlich cool. Was vertrauenswürdig ist, das ist doch ein Scheißspiel. Wir, das Schiff, das All. Langsam, Alex. Tanja hat einen wichtigen Punkt genannt. Lass uns das Schritt für Schritt machen. Danke, Gregor. Also, fangen wir mit dem Schiff an. Können wir dem Schiff trauen? Der Antrieb ist nur noch blauer Schleim und trotzdem fliegen wir. Chris ist einfach so im Boden versunken und mein Scheißtisch ist immer wieder aufgetaucht. Nein, ich denke, das Schiff kriegt das Prädikat Fick dich. Okay. Und wie ist es mit dem All? Chris reißt ihren Helm herunter und kann trotzdem atmen. Sie schreit und wir können sie hören. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass auch das All uns verarscht. Vielleicht hat das aber auch was mit Christina oder dem Einflussbereich des Schiffes zu tun und nicht mit dem All. Stimmt. Wie das All. Was vertrauen? In dem es alles gibt. In dem alles auf einmal da ist. Alle Lebewesen, die wir uns vorstellen können und noch unendlich viele, die ihr euch nicht im geringsten vorstellen könnt. Gigantische Mengen von Lebendigen und Toten. Schon in euren lustigen vier Dimensionen und so viel mehr in den etlichen, die ihr nicht mal wahrnehmen könnt. So viele Sterne und so unendlich viel mal mehr Planeten. Alles ist da draußen. Und so viel davon ist in mir. Und trotzdem liebe ich euch. Das All ist ein schwieriger Faktor. Nehmen wir die Sterne, wir sehen sie. Aber wir kennen sie nicht. Wir finden ihre Konstellation auf keiner uns bekannten Sternenkarte. Wir benennen sie, wir verzeichnen sie, aber genau genommen erfahren wir nichts durch sie. Bedeutet das, wir können dem All nicht vertrauen? Vielleicht, aber genauso gut kann es sein, dass wir unseren Augen, dem Kurs oder unserer Zeitwahrnehmung nicht trauen können. Denn wenn wir es ganz nüchtern betrachten, weiß keiner von uns, wo wir sind und wohin wir fliegen. Aus irgendeinem Grund reden wir nie darüber. Aber es wird immer wahrscheinlicher, dass wir niemals einen Menschen treffen, dem wir von unserer Reise erzählen können. Hat irgendwer von euch eine Ahnung, wie lange wir unterwegs sind oder was unser Ziel ist? Gemessen an unserem geschätzten Alter und dem Alter, in dem man auf der Erde eine Ausbildung zum Astronauten abgeschlossen hat, würde ich sagen, wir sind seit 12, vielleicht 15 Jahren unterwegs. Ich habe euch Paradiese gemacht, aber ihr habt sie nicht gewollt. Kannst du dich an eine Ausbildung erinnern? Ich nicht. Ich hatte schon öfter so ein komisches Gefühl, aber wisst ihr, ich kann ein gebrochenes Bein gipsen und weiß, wie man eine Operation am offenen Herzen durchführt. Aber ich habe keine Ahnung, wann ich das alles gelernt habe. Es ist eher so ein Gefühl, als hätte jemand das ganze Wissen in meinen Kopf gesetzt. Wie ein Baustein. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt habe, als ich das erste Mal mit einem Skalpell in die Haut eines Menschen geschnitten habe. Ich erinnere mich nicht daran, ob meine Eltern meinen Abschluss mit mir gefeiert haben. Das Wissen ist einfach da, wenn ich es brauche. Wie bei einer Maschine, die auf einen bestimmten Impuls ein Programm startet. Ich liebe eure Gehirne. Dieses Kribbeln, wenn eure Neuronen einander mit Elektrizität kitzeln. Eine wunderbar lustige Sache. Das hier ist eine scheiß Blase. Ein beschissenes, schwarzes Nichts. Und wir hängen irgendwo darin rum, wie Spielzeugflieger unter einer Kinderzimmerdecke. Das ist nicht besonders konstruktiv, Alex. Lasst uns versuchen, weiter bei den Fakten zu bleiben. Lasst uns versuchen, das Problem zu lösen. Also, was ist mit uns? sind wir vertrauenswürdig. Wenn wir nicht gerade im Boden versinken? Ey, was soll das, Fettsack? Hör sofort auf mit dem Scheiß. Ui, ist alles okay? Entschuldigung, aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass wir genau dieses Gespräch schon 100 Mal geführt haben? Aber als wären die Erinnerungen daran Bleistiftstriche auf dem Papier unseres Gedächtnisses, die irgendwer schon so oft ausradiert hat, dass sie nicht mehr wegzukriegen sind, ohne das Blatt zu zerstören. Ich liebe euer Einsicht und Intuitionsgepolter. Die Überraschung, wenn ihr etwas Neues versteht und plötzlich alles in euren Köpfen durcheinander geht. Was meinst du? Wir versuchen zu verstehen, was hier passiert. Aber wir betrachten nicht das Ganze. Wir rennen nur durch ein Labyrinth, das andere für uns gebaut haben. Wir sind nur Figuren in einem Spiel, in das uns irgendwer eingesperrt hat. Und es ist, als würde das Spiel uns mehr und mehr zu einem Teil von sich machen. Ich liebe die Gedanken, die ihr wieder und wieder und wieder denkt. Ich liebe es, wenn ihr Angst habt, wenn ihr in Panik seid, wenn ihr wütend seid, wenn ihr Sex macht. Ich liebe das alles, wie ihr die Beatles liebt. Und wenn das Spiel Spaß macht? Chris! Alter! Was für ein verdammter Houdini-Scheiß! Woher kommst du? Hä, ich war die ganze Zeit hier. Christina, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wo warst du? Hey, immer mit der Ruhe. Ich war die ganze Zeit hier bei euch. Du warst nicht hier bei uns, okay? Alex, hey, stopp, es ist genug! Die tiefe Ruhe, die sich darin finden lässt. Ich will, dass Chris sofort in Quarantäne kommt. Oder direkt aus der Schleuse. Ich habe keinen Bock, dass wir uns anstecken mit was immer sie hat oder ist. Ich weiß echt nicht, was gerade mit euch los ist, aber ich glaube, es ist das Beste, wenn ihr das erstmal unter euch ausmacht. Vergiss es, Schleim. Ich will jetzt sofort einen Test. Sofort. Ihr habt gesagt, wir können einander nicht trauen. Dann taucht plötzlich Chris hier auf wie die zersägte Jungfrau und ihr sagt, schön, dass sie wieder da ist. Ich will einen Test. Und ich will, dass jeder von uns beweist, dass er nicht aus blauem Schleim besteht. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Es ist doch ganz einfach. Jeder von uns ritzt sich. Und die mit dem blauen Leuchteblut fliegen aus der Schleuse. So einfach ist das. Das leise Knistern und Knacken, wenn ich euren Willen beuge. Tanja, Gregor, was ist hier los? Alles in Ordnung. An was kannst du dich erinnern, seit du draußen die Probe holen solltest? Was für eine Probe? Ich habe keine Probe geholt. Ich war seit Wochen nicht draußen. Row, row, row your boat gently downstream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Okay, Schluss mit dem Scheiß. Wer hat ein Messer? Okay, tun wir's, wenn es dich beruhigt, Alex. Scheiße, ja, beruhigt mich das. Okay. Ich fange an. Ich liebe euch. Ach. So, jetzt du, Chris. Okay, wenn du das brauchst. Ich liebe euch wirklich sehr. Ihr seid wirklich sehr cool. Es war vollkommen klar, dass der Test nichts bringen würde. Denn das Ding aus einer anderen Welt hat funktioniert, klar. Aber das hier ist eine total andere Geschichte. Und was wird jetzt passieren? Es könnte alles Mögliche sein. Und Christina erinnert sich, wo sie war. Oder Alex reagiert über. Wir lösen das Rätsel des blauen Schleims. Oder wir beschließen uns alle umzubringen, weil wir es nicht mehr aushalten, nicht zu wissen, was hier vorgeht. Vielleicht machen wir auch einfach so weiter wie vorher. Ui. Warum sprichst du so normal? Ich spreche doch immer so. Träume ich, Ui? Ist das wichtig? Weißt du noch, als wir hier saßen und ich dir von dem Objektträger erzählt habe? Klar. Du hattest da etwas gesagt. Ich habe nicht richtig zugehört. Du hast von einem Motiv gesprochen. Ja. Was meintest du damit? Ist doch klar. Das Verschmelzen ist ein Motiv in dieser Geschichte. Der Stein in Christinas Kopf, ihre Füße auf dem Raumschiffboden, der Antrieb, die Probe auf deinem Objektträger. Verschmelzen und imitieren. Ui, du meinst wirklich, das gehört zu den Fähigkeiten der Lebensform, mit der wir es hier zu tun haben? Ein Wesen, das einfach alles sein kann? Wenn du es lieber so sagen möchtest. Ist dir klar, was das bedeuten würde? Ja. Alarmiert dich das gar nicht? Was wäre denn so schlimm daran? Wir wären nicht echt. Wir wären nicht einmal Ratten in einem Labyrinth. Wir wären lediglich der Teil des Labyrinths, dem das Wesen erlaubt, sich für Ratten zu halten. Wir hätten vermutlich nicht mal einen eigenen Willen. Nicht mal das Popcorn, das du isst, wäre echt. Und? Was wäre so schlimm daran? Würde das Popcorn anders schmecken, wenn es echt wäre? Wäre die Geschichte besser, wenn wir gegen irgendwas gewinnen würden und auf einmal alles echt wäre? Wären wir besser? Das werden wir wohl niemals herausfinden. Also. Also was? Also ist es doch egal. Oder? Liebe Crew, wir nähern uns nun dem Zielplaneten. Bitte macht euch bereit für den Landeanflug. Das Manöver wird etwa 31 Minuten und 41 Sekunden in Anspruch nehmen. Bitte legen Sie Ihre Raumanzüge an und begeben Sie sich auf dem kürzesten Weg an Ihren Platz im Kontrollraum. Anschnallen nicht vergessen. Es könnte etwas holprig werden. Danke. Vorbereitungen laufen. Höhe 700.000 Fuß. Eintrittswinkel. Lingdi 600.000 Fuß. Atmosphäre 6,5 Grad. Erreicht. 500.000 Fuß. Alle Crewmitglieder an ihren Plätzen. 400.000 Fuß. Deorbit Burn. Gezündet. Landung in T-7 Minuten und 28 Sekunden. Reisezeit bis Ankunft 3.141.592.653 Jahre. 5 Monate, 8 Tage, 9 Stunden, 7 Minuten, 9 Sekunden. Die Rakete muss jetzt starten. Aber wir sind nicht bereit, Sir. Wenn wir jetzt nicht bereit sind, brauchen wir es nie mehr zu sein. Wenn dieses Schiff jetzt nicht startet, ist alle Arbeit der letzten Jahre, dann war unsere ganze Evolution für den Arsch. Wollen Sie das? Wollen Sie der Arsch sein, der einem scheiß Steinzeitpilz vom Nordpol hilft, unsere Evolution in die Tonne zu treten? Wir sind einfach zu wenige, um das Schiff sicher zu starten, Sir. Wir können das Schiff nicht starten? Wir haben scheiß 1984. Wir haben ein paar Jungs zum Golfspielen auf den Mond geschickt. Jeder Bauer hat Computer wie diese hier in seinem Stall, um die Pisstemperatur seiner Schweine zu überwachen. Und sie sagen, wir kriegen diese verdammte Blechdose nicht in die Luft. Scheiß auf ihr Geheule, Doktor. Wo sind die verfluchten Kinder? Da kommen sie. Nur 4? Es hat die Versiegelung durchbrochen. Die 4 sind die einzigen, die es geschafft haben. Aus welcher Testgruppe sind die? 6, Sir. 6? Nie davon gehört. Es handelt sich um die aus dem Programm mit ausgesonderten Kindern, Sir. Dann können wir also auch gleich ein paar Kaulquappen ins All schicken und hoffen, dass sich Menschen daraus entwickeln. Nicht ganz, Sir. Genau genommen handelt es sich hierbei sogar um die intelligentesten Kandidaten aus dem Ikaria-Programm. Warum drucksen Sie dann so rum? Weil sie ausgesondert wurden, weil sie sich als zutiefst asoziale Individuen entpuppt haben. Bitte im Klartext, Mann. Sir, ich würde mit diesen Vieren keine 5 Minuten im gleichen Raum verbringen wollen. Geschweige denn in einem Raumschiff. Scheiß drauf. Rein mit ihnen. Sir, ich habe nachgedacht. Vielleicht müssen wir sie gar nicht... Ich meine, Sie haben doch selbst gesehen, ein paar Wochen nach der Ansteckung verlief das Leben in den observierten Gemeinden weiter wie zuvor. Einige der Beobachter sagen sogar, dass die Menschen einträchtiger wirkten. Glücklicher. Das sind keine Menschen. Das ist Gemüse. Und jetzt hören Sie auf mit Ihrem Gequatsche. Sind Sie garantiert sauber? Haben Sie alles gecheckt? Das wissen wir nicht. Wir hier in diesem Raum, ich, Sie Idiot, der Idiot und die 4 kleinen Idioten sind die letzte Chance, die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Und Sie wissen es nicht? Die Testgeräte sind ausgefallen, Sir. Aber es ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich? Sind Sie irre, Mann? Dann geht Alex auch mit. Aber wir wissen nicht, ob Ihr Sohn sauber ist. Er war die ganze Zeit bei mir. Bei allem Respekt, Sir, wir wissen nicht, ob Sie sauber sind. Und Sie haben selbst gesagt, das Überleben... Und das meines verdammten Sohnes auch. Alex, geh mit dem Mann. Aber ich will bei dir bleiben, Papa. Du verfluchter Idiot, gehst jetzt in die Scheißrakete und rettest die verdammte Menschheit. Hast du verstanden? Ja, Sir. Landung. Noch 31.415 Fuß bis zur Landung. Landung. Noch 20.000 Fuß bis zur Landung. Noch 10.000. 9.000. Bremsraketen gezündet. 6.000. Landung. 5.000. 4. 3. 2.000 Fuß. 1.000. Landung. Landung. Landung. Seid ihr bereit? Das hier ist ein großer Moment. Wir werden die ersten Menschen sein, die einen fremden Planeten betreten. Wenn wir gleich unseren Fuß auf diese Oberfläche setzen, haben sich all unsere Anstrengungen gelohnt, wenn wir... Jo, wir haben es verstanden. Mach mal Platz. Ich nehme Tor 1. Oh, Alex, du bist so ein... Wow. Das ist ein schlechter Witz, oder? Könntest du einmal still sein, Alex? Gregor hat recht. Wir sind die ersten Menschen auf einem fremden Planeten. Und die ersten Menschen, die außerirdischem Leben begegnen. Das hier sieht aus wie eine Mischung aus Science-Fiction-Film, Kinderzeichnung und einer fucking Doku über den deutschen Mischwald. Das erkenne doch sogar ich, dass das da drüben eine Eiche ist, oder? Eine komplett blaue Eiche. Das ist doch... Die gesamte Vegetation ist blau. Habt ihr schon mal so was Schönes gesehen? Und habt ihr die Monde gesehen? 5 Monde. Das ist wirklich faszinierend. Okay, ich will eure Begeisterung nicht bremsen. Aber ganz kurz mal. Bin ich jetzt vollkommen irre oder ist das da hinten ein Dinosaurier? Ein Allosaurus? Was? Ein Allosaurus, glaube ich. Aber die hatten viel längere Schwänze und auch keine Brustpanzer. Aber die waren sicher nicht blau. Wo sind wir? Das wissen wir nicht. Ich meine, wir wissen nicht, dass die Allosaurier nicht blau waren. In welche Richtung sollen wir gehen, Gregor? Nach da drüben. Ich habe vom Ausstieg eine Lichtung gesehen. Es ist wie ein Traum. Ein scheiß Albtraum. Vielleicht ist irgendein Einstein-Scheiß passiert und wir sind in der Zeit zurückgereist. Dafür ist die Flora viel zu fremdartig. Ich habe noch nichts hier von in irgendwelchen Büchern gesehen. Ein so intensives Blau existiert nicht im Pflanzenreich der Erde. Nicht mal unter dem Mikroskop. Nein, ich meine, ich kenne diesen Traum. Da ist noch eine von diesen Riesenechsen. Siehst du die Monde? Es sind 5. Hörst du das Gebrüll der Echsen? Hörst du das Summen der riesenhaften Insekten über den brodelnden Sümpfen und keuchenden Vulkanen? Kann bitte mal jemand Johanna Wolfgang Goethe abstellen? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Proben und untersuchen sie dann... Gregor! Das Vieh kommt direkt auf uns zu! Alle zurück! Hörst du das Gebrüll der Echsen? Scheiße, ist das Ding schnell! Chris! Chris, was machst du da? Oh Gott! Sie nimmt ihren Helm ab. Christina! Weg da, Christina! Alex! Alex! Christina? Christina, ist alles in Ordnung? Ich... Setz deinen Helm wieder auf. Wir müssen zurück. Lauft. Zurück zum Raumschiff, schnell! Alex! Tanja, komm! Das Raumschiff ist... Es löst sich auf. Es zerfällt zu leuchtendem Staub. Es ist einfach in sich zusammengefallen. Eine blaue Wolke breitet sich vom Schiff aus. Sie löst alles auf. Die Pflanzen, die Echsen. Alles wird zu leuchtenden blauen Sporen. Ich hab keinen Hund. Du hast ihn. Wer lacht jetzt? Wer lacht jetzt? Hört ihr das? Was ist das? Das passiert nicht. Das ist nicht wirklich. Verschmelzung. Alles löst sich auf. Versinkt einfach im Boden. Bostrom? Bostrom? Bist du das? Es ist genau wie in dem Film. Genau wie bei Ins Blau. Hallo, Christina. Nimm die Hände weg. Fass uns nicht an. Fass uns nie wieder an. Du bist witzig. Ihr habt gar nichts verstanden, oder? Das ist gut. Alles ist gut, Christina. Ein Junge. Seht ihr den Jungen? Er greift nach mir. Wir zerfallen. Wir zerfallen. Das ist fantastisch. Siehst du die Bäume, Bostrom, die Fahne, die Moose und die Flechten? Sie sind blauer als das Meer. Noch ist das Leben wild. Echsen mit wütenden Kiefern beherrschen die Welt. Siehst du das, Bostrom? Ich bin mir nicht sicher, ob du das sehen kannst. Ich glaube nicht, dass du das erkennen kannst, Bostrom. Sie sind blau wie die Seen. Und siehst du die Vögel unter dem aschegrauen Himmel? Sie sind blau wie Tränen. Ich habe heute Nacht total mies geschlafen. Liegt wohl wieder an den Vollmonden. Ich auch. Ja, sind wohl die Vollmonde. Spiel von Benjamin Mark. Teil 2. Row, row, row. Christina, Lisa Jobt. Tanja, Maria Magdalena Waczynska. Alex, Sebastian Zimmler. Gregor, Jonas Minte. Ujeda, Enno Hesse. Bostrom, Lars Rudolf. In weiteren Rollen Josef Reichelt, Hans Scherntaner, Lisa Sommerfeld, Benjamin Utzerath, Gustav-Peter Wöhler und Moritz Zippel. Komposition Nikolai von Salwitz. Artwork Sebastian Stamm. Videoschnitt Matthias Stepin und Merlin Schrader. Technische Realisation: Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Eva Soloch. Regie: Matthias Kapohl. Dramaturgie: Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.